schneller als ein Auto. Ich bin nicht schneller als ein Auto. Ich bin nicht schneller als ein Auto. Polizisten sind keine kostümierte Mitspieler. Mein Kopf ist nicht härter als Asphalt. Mein Kopf ist nicht härter als Asphalt. You don't say, Sherlock. Boah, bitte. Wir werden das wissen. Danke, bitte. Game Inc. Game Inc. Ein Feature von Raphael Smartzow. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Commander Krieger und heiße alle WDR-Zuhörer heute herzlich willkommen zu Game Inc. mit Mr. Semtex und dem Rafa. Hallo. Moinsen. Level 1. Let's play. Feuer frei! Commander Krieger, Mr. Semtex, ihr beide seid Let's Player und Kommentatoren. Das heißt, ihr ladet bei YouTube Videos von euch hoch, die euch beim Spielen und Kommentieren von Computerspielen zeigen. Ich weiß von dir, Commander Krieger, dass du damit richtig Kohle verdienst und auch davon leben kannst, während Mr. Semtex, dein erster Padawan, noch für sein Geld arbeiten muss, also einem normalen Job nachgeht. Wie der Controller zur Konsole gehören Let's Plays und Commentaries heute zum Gaming einfach dazu. Und das klingt dann so. Scheiße! So, hallo und herzlich willkommen YouTube hier bei Mr. Semtex. Der zockt heute mal eine gemütliche Runde Battlefield und wird schon ordentlich beballert. Eine beschissene 50er. Ja, ja, eine beschissene 50er. Eine 50er, das heißt, es ist ein Barrett, das heißt ein Scharfschützengewehr, hat auf unseren armen kleinen Semtex gezielt. Ja, und jeder, der ein Semtex kennt, kann sich jetzt ungefähr vorstellen, dass die kleine Kugel versucht, irgendwie über das Dach zu schrubbeln. So, zieht auf seine Teamkameraden, ob das so vernünftig ist. Das ist das Erste, was du bei der Armee lernst. Ich muss nicht folgen. Mit der Knarre auf deine Kameraden zielen, Kollege. Die können das ab. Ja. Guck hier, passiert gar nichts. Jetzt hast du auf deine Teamkollegen geballert. Ja, die sind leben noch. An die Wand. An die Wand. Upsala. Du musst auch ein bisschen strategisch vorgehen. Du hast gerade gesehen, da kam der Einschuss. Jetzt musst du rechts an den lang. Nein. Doch, klar. Geh doch um die Ecke, genau. Eben, genau. Das ist die logische Konsequenz. Wenn der Scharfschütze darauf zielt... Guck mal, hoffentlich verreckst du. Viel von dem, was bei Let's Play-Videos passiert, für sich genommen, leicht unterhaltsam ist, wenn man sich ein bisschen für Computerspiele interessiert. Und auf die gleiche Art und Weise, glaube ich, sind Kochshows leicht unterhaltsam, leichte Nachmittagskost, wenn man sich ein bisschen für Kochen interessiert. Ja? Also ist schon mal ein phänomenaler Vergleich, dass ich jetzt... Das ist das erste Mal, dass ich als Let's Player mit einer Kochshow verglichen werde. ich meine, ich möchte dem Professor Doktor jetzt da nicht ins Wort fallen, das ist auch so in Ordnung. Ich hätte jetzt nur eher den Fußballkommentator genommen, der wesentlich näher an der Materie ist, als der, was weiß ich... Zerfer, Lichter, Zacherl und wie sie alle heißen. Was diese Let's Play-Videos mit so Singleplayer-Games machen, ist, sie schaffen für die im Grunde sehr individuelle, persönliche Hinterzimmer-Erfahrung des Singleplayer-Gamings. Hinterzimmer-Erfahrung? Auf die Bühne. In gewisser Weise sind Let's Play-Videos auch Einführungen. Ne? Wie sieht so ein neues Spiel, was das Publikum dann vielleicht noch nicht kennt, aus? Wie fühlt sich das an, das zu spielen? Ja, was muss man tun? Ist es schwierig? Ist es leicht? Sieht es gut aus? Sieht es schlecht aus? Scheint es Spaß zu machen? In der Hinsicht unterscheiden sich manche Let's Play-Videos sozusagen als Ratgeber, nicht so sehr von bestimmten Ratgebersendungen, die man im Fernsehen zu allen möglichen Themen kriegt. Zu 100% kann ich dem zustimmen. Ich finde nur schön, wie er von Hinterzimmer. Genau, von Hinterzimmer noch Einführung mit einbindet, ohne das in einen versauten Zusammenhang zu bilden. Finde ich schon mal gut, dafür muss er ein Professor Doktor sein. Aber er hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt die Leute, die den Rat suchen, um ja, weiterzukommen. Ja. Es gibt die Leute, die wollen sich das Spiel anschauen. Wie ist das? Passt das zu mir? Kann ich mir das so? Soll ich mir das Spiel kaufen? Dann gibt es die Leute, die wollen sich, wie bei der Kochshow, einfach nur berieseln lassen. Ja, bisher, Professor Dr. Klimt. Passt. Okay, da ist der Scharfschütze. Genau, der gerade auf dich zielt. Andere Seite der Straße, 50 Meter, halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's mir. Ja, gut. Zeit. Unsere Deckung verabschiedet sich. Ja, du hast schon ein Loch da drin. Wo ist die Panzerabwehr? Ist die Frage. Ich glaube, du hast sie gerade. Du musst einfach nur mal... Da nee, hier nicht. So, jetzt heißt es... Den Panzer rausnehmen? Ja. Schön in den Schuss drauf. Wir haben einfach mal schön gemütlich in den Schuss geworfen, um die Kameraden zu retten. Ja. Heldenhaft gestorben, aber leider Mission gescheitert. Ja, da wollte ich aufstehen, wollte mit dem Raketenwerfer die Sniper wegholen, aber ja, die Sekunde, wo man dann mal über die Luke blinzelt, das hat gereicht. Ja, auf gut Deutsch, du hast verschissen. Ja, jetzt geht mal her. Sind in Deckung, schaltet sie aus, 1-2. Level 2. Militainment. Aber bleiben wir kurz bei den Ego-Shootern. Seit ihren verpixelten Anfängen haben Computerspiele ja immer eine sehr innige Beziehung zu Krieg und Gewalt gehabt. Was glaubt ihr, warum ist das so? Das ist einfach der Challenge-Gedanke. Ich meine, man hat FIFA. FIFA, man spielt gegeneinander oder irgendein Fußballspiel. Es hat angefangen mit Mario Kart. Mario Kart, du hast ein Auto, da sind drei Luftballons drum und du versuchst, den Gegner zu vernichten. Freundschaften so. Zerstört das Spiel. Ja, das hat Freundschaften zerstört. Zu Recht. Ich glaube, dass die Actionspiele deshalb so beliebt sind, weil sie den Wunsch nach sich messen mit anderen Menschen in besonderer Weise halt befriedigen. Ja. Martin Lorber, Pressesprecher von Electronic Arts und gleichzeitig auch ihr Jugendschutzbeauftragter. Geht das überhaupt in einer Person? Aus dem Hause EA stammt jedenfalls einer der populärsten Ego-Shooter, nämlich Battlefield 3. Bei den Actionspielen und bei den Ego-Shootern geht es halt im Prinzip ja immer darum, welche Partei gewinnt diese Auseinandersetzung, diesen Kampf. Das ist auch nicht viel anders als im Fußballspiel. Ja, es ist nur ein anderes Setting und da wird es sozusagen auf den Punkt gebracht. Genau. Hundertprozentig. Nicht nur ihr beiden interessiert euch für Ego-Shooter, sondern auch das Militär. Die amerikanische Armee entwickelte zum Beispiel die Spieleserie America's Army. Ego-Shooter, die sehr realitätsgetreu sein sollen. Auch die Bundeswehr hat mit Computerspielen experimentiert. 1994 veröffentlichte sie das Spiel Helicopter Mission. Da musste man mit einem Hubschrauber Hilfs- und Rettungsmissionen fliegen. Für solche Produkte gibt es sogar einen eigenen Begriff. Man spricht da vom sogenannten Militainment und meint damit Unterhaltungsmedien, die vom Militär zur Nachwuchsgewinnung entwickelt werden. Als Militainment bezeichnet man aber auch zivile Spiele, die das Militär verherrlichen. Wir machen mit einem weiteren O-Ton weiter, und zwar ist er von Michael Samin. Ist ein belgischer Spieleentwickler von Tale of Tales, von denen werden wir auch später ein paar Games zocken, aber der hat einen ganz interessanten Kommentar zum Thema Ego-Shooter abgegeben. Hört ihr euch das mal an. Ich war noch nie in einem echten Krieg, aber ich denke, dass diese Spiele Kriegspropaganda sehr ähneln. Das ist mir sehr suspekt. Propaganda ist nicht daran interessiert, die Realität des Krieges abzubilden. Die Struktur des Spiels ist darauf angelegt, zu gewinnen. Dabei weiß jeder, dass es im Krieg nur Verlierer gibt. Es wäre interessant, einen Ego-Shooter zu sehen, den man nicht gewinnen kann. Man verliert, so wie jeder andere auch. Interessanter Ansatz, aber da merkt man so, das ist eine, wie soll ich sagen, das ist so die Hardcore-erwachsene Denkweise. So, im Krieg musste einfach jeder verlieren durch die Opfer. Darüber denkt man bei so einem Spiel nicht nach. Er sagt am Anfang, es ist schon ziemlich realistisch gemacht. Nein, ist es nicht. Wenn du eine Waffe abfeuerst, es ist was anderes, ob du am Controller, ich nehme jetzt einfach mal so, da die Taste drückst, oder ob du jetzt ja wirklich den Trigger an einem Scharfschützengewehr abdrückst. Nein! Zack. Ich habe mich immer gewundert, warum ist die Bundeswehr auf der Gamescom? Also warum hat die da einen Stand? Es gibt ja diese Verschmelzung von Militärtechnologie und Computerspieletechnologie. Und da dachte ich, naja, vielleicht hat das die Bundeswehr ja auch so im Sinn, wenn sie sich da auf die Gamescom stellt. Hauptfeldwebel Bier ist verantwortlich für den Gamescom-Stand. Und Hauptfeldwebel Bier hat mir ein paar Fragen beantwortet, warum die Bundeswehr halt eben auf der Gamescom ist. Hauptfeldwebel, Stand. Ich bin jetzt Hauptfeldwebel in der Bundeswehr bei der Luftwaffe und hatte vorher, ich habe noch nie Computerspiele irgendwie betrieben oder mal gespielt, weil es mich selber persönlich einfach nicht interessiert. Dann lackiere ich mir lieber die Nägel oder kaufe ein paar Schuhe oder so. Okay. Macht mich das aber zu einem schlechteren Soldaten, weil ich es nicht gespielt habe? Macht es mich nicht. Warum fahren wir generell auf eine Messe? Ja, junges Publikum. Die Gamescom ist jetzt für mich nichts Spezielles. Das ist wie die FIBO in Köln oder im Mannheimer Maimarkt. Also überall, wo es mehr wie 60.000 Besucher zu erwarten sind, sind wir da und greifen Leute ab. Werben für uns, also für den Arbeitgeber Bundeswehr. Was können denn Soldaten von Computerspielen lernen? Glauben Sie, da ist irgendetwas, was man davon lernen kann? Bestimmt nicht, ehrlich. Danke, nicht. Genau, so sieht's das aus. Das ist was komplett anderes. Ja. Man kann nicht einfach Visuelles mit Realem vergleichen, das geht einfach nicht. Spätestens, ich habe das auch letztes Jahr schon zu der Gamescom gesagt, als ich darauf angesprochen worden bin, woran merkt der User dann, dass er in der reellen Welt ist, wenn er um 4:30 morgens aufsteht, ja, und er weiß, dass es geht jetzt raus, dann weiß er, dass er nicht spielt. Genau. Dass es real ist, definitiv. Also das heißt, wenn man das jetzt zusammenfassend sagt, verfolgt die Bundeswehr sozusagen dann keine Einschreibung zum Dienst an der Waffe per Mausklick, so wie das zum Beispiel das amerikanische Militär mit solchen Sachen wie America's Army halt gemacht hat. Noch nicht, müsste ich jetzt sagen. Ich wüsste nicht, dass wir so ein Spiel hätten. Ja, so ein Spiel habt ihr nicht, aber das wird noch kommen. Das meinte ich auch nicht, ich meinte jetzt nicht. Also wir verfolgen da definitiv keine Ziele. Wir möchten uns auch nicht vergleichen, also ich möchte es auch nicht, dass wir werbetechnisch so sind wie die Amerikaner, definitiv nicht. Das macht es schon mal sympathisch. Es gab ja zwei Spiele, soweit ich weiß. 1994 gab es das Helikopter-Mission. Das, was Sie ansprechen, das habe ich das erste Mal hier zu Gesicht bekommen. Ich habe jetzt nachgegoogelt, das mir überhaupt nichts gesagt hat. Und habe dürftige Informationen darüber bekommen. Mhm. Warum? Ich weiß nicht. Gute Frage. Was es da ging. Also ich weiß, das waren wohl... ich hätte auch gefragt, ob sie es gespielt hat. Oder ob sie lange gegoogelt hat. Auch Lunar Mission, ein Spiel aus dem Jahr 2000, wurde von der Bundeswehr entwickelt. Man steuerte eine Drohne des Typs Luna und flog mit ihr Aufklärungsflüge. Dass Drohnen und Computerspiele immer wieder miteinander in Verbindung gebracht werden, ist nichts Neues. Schließlich steuert man eine Drohne mit einem Joystick und blickt dabei auf einen Monitor. Aber es gibt noch mehr interessante Verbindungen. Smartphones, Spielekonsolen oder die Microsoft Kinect-Technologie, die die Bewegungen des Spielers erfasst und in das Spiel überträgt. Sie alle sind aus militärischen Technologien hervorgegangen. Damals sprach der Medienwissenschaftler Friedrich Kittler von einem Missbrauch von Heerestechnologie. Das sieht Gundolf Freiermuth, Medienwissenschaftler und Gründungsmitglied des Kölner Games Lab, anders. Er beobachtet eher die gegenläufige Entwicklung. Die Hochtechnologie, die für die Zwecke wesentlich von Computerspielen entwickelt wurde, findet anschließend ihren Weg in militärisch-elektronischen Komplex. Die Drohnen funktionieren ganz wesentlich mit Chips und mit Vernetzungstechnologie, die eben außerhalb des militärischen Komplexes entwickelt wurde und jetzt für den militärischen Komplex zweckentfremdet wird. Im Bereich von GPS hatten wir ursprünglich sozusagen militärische Technologie, die wurde dann zweckentfremdet, damit wir mit dem Auto durch die Stadt finden. Die neuen GPS-Systeme, die hochgeschossen werden, ist genau umgekehrt. Die werden für zivile Zwecke entwickelt und dann sattelt das Militär da drauf, weil es billiger ist. Also wir haben da in den letzten 20 Jahren definitiv eine Umkehrung. Die Grundtechnologien werden als Massenunterhaltungs- oder Massenkommunikationstechnologien entwickelt und dann geht das Militär da drauf. Das heißt, die Präsenz der Bundeswehr auf der Gamescom ist von daher auch kein Zufall? Natürlich nicht. Ich meine, was Militärs tun, ist ganz selten zufällig. Es ist oft irrtümlich, aber selten zufällig. Es folgt einer inneren Logik. Wir erleben eben, dass die Finanziers des technologischen Fortschritts in der digitalen Epoche die Massen sind, die das mit ihren Massenkäufen finanzieren und dass die Militärs sich sozusagen der für andere Zwecke entwickelten Technologie sozusagen bedienen. Welcome back. You're watching the Al Jazeera America's News New Path to War. Et puis toujours en Syrie, la mort de Gilles Jacquier, journaliste. Wann die USA einen Angriff auf Syrien starten werden. Level 3. News Games. Das nächste Spiel ist jetzt auch nicht so actionreich, was ich mit euch spielen möchte. Und zwar ist das ein News Game. Habt ihr mal was von News Games gehört? Nein. Könnt ihr euch vorstellen, was das denn sein könnte? Wie heißt derjenige, der momentan im Moskauer Transitbereich sitzt? Sowas halt. Das könnte ich mir sagen, dass so irgendwelche aktuellen Themen irgendwie in ein Spiel gepackt werden, um Wissen zu vermitteln. Ganz genau. Das sind Spiele, die einen anderen interaktiven Umgang mit Informationen einführen wollen. Thomas Rawlings ist Produktionsdirektor bei Game the News und entwickelt solche News Games. Well, I think if you look at statistics of you know people who play games across Europe, and it averages out roughly to be about a third of the European population play games in one form or another, and that's everything. Ein Drittel der europäischen Bevölkerung spielt Computerspiele. Dazu zählen Hardcore-Gamer und Menschen, die ab und an ein Spiel auf ihrem Handy im Bus spielen. Das bedeutet, dass Spiele unsere Wahrnehmung der Welt grundlegend beeinflussen. Wir werden jetzt ein Spiel spielen, das sich mit dem Syrien-Konflikt auseinandersetzt. Syrien-Konflikt? Ja, der Syrien-Konflikt. Und zwar hat das Thomas Rawlings entwickelt. Okay. Und wir hören mal rein, was der zu sagen hat zu dem Spiel. In Endgame Syria, you pick the international. Bei Endgame Syria sucht man sich die Länder aus, deren Hilfe man akzeptieren will. Man wählt die Taktiken aus, die von den Rebellen eingesetzt werden sollen. Wenn man sich dazu entscheidet, eine religiöse Ausrichtung zu wählen, setzt man islamische Milizen ein und schaut, was passiert. Wenn man sich nicht dazu entscheidet, Hilfe von Saudi-Arabien oder von der EU zu akzeptieren, muss man das auch nicht tun. Man schaut einfach, wie das die Situation beeinflusst. Darum geht es doch in Spielen. Anstatt den Spielern zu sagen, wie sie etwas wahrzunehmen haben, ermöglichen wir ihnen einen interaktiven Zugang. Wir erlauben den Spielern, durch ihre Entscheidungen ein persönliches Verständnis der Situation zu entwickeln. Das finde ich cool. Sowas finde ich cool. So ein Spiel, wo du sagst, was weiß ich, nehmen wir jetzt mal nicht den Syrien-Konflikt, nehmen wir einfach mal so Deutschland nach dem Motto, was passiert, wenn wir Hartz IV abschaffen? So, ich bin jetzt hier die Angie und ich sage jetzt einfach so, hier, ich schaffe jetzt einfach mal Hartz IV ab. Dann, was passiert dann? Und dann hast du diese ganzen Reaktionen. Das finde ich cool. Well, I don't think that Gaming the News will replace traditional forms. You know, we need those. But in the same way that when, you know, television came along, it didn't replace the need for radio, and radio itself didn't replace the need for newspapers. Ich glaube nicht, dass News Games traditionelle Nachrichten ersetzen werden. Wir brauchen sie. Das Fernsehen hat auch nicht das Radio ersetzt und das Radio nicht die Zeitung. Es ist eine andere Art, die Welt zu erkunden. Bei Game the News fügen wir neue Schichten und Nuancen der Unterhaltung hinzu, die sie verständlicher und vielleicht realer machen. Call of Duty Black Ops 2 ist auch voller Referenzen an die echte Welt. Wir gehen allerdings viel offener damit um, woher wir diese Informationen beziehen und was wir mit ihnen ausdrücken wollen. Das zeigt auch die Weiterentwicklung von Computerspielen und wie sie heute Konflikte nachvollziehbar machen. Da gibt es natürlich nicht nur einen Weg. Selbst innerhalb eines Spiels gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Krieg darzustellen. Jetzt wähle ich hier meine Unit aus, mein genau. Regime. Ja, also du wirst angegriffen von zwei Infanteriekarten. Ja, dann. Nimm doch mal so ein Ding Panzer oder sowas. Kannst du so ein Panzer noch nicht mal nehmen? Und nicht. Zack, Panzer. Was ist ein Panzer? Eher ein Jeep ist das? Ja, es ist ein Jeep mit irgendeinem Maschinengewehr drauf. Dann ist die Horde. Ein bisschen Infanterie auf dem Freien, geht immer. Ja. Wobei die Infanterie ist scheiße, weil die hauen hier nicht wirklich einen raus. Ja, egal, sind mit dabei. Komm, nehmen wir hier. Reicht ja. Einmal Infanterie und dann hier. Drei Geländewagen. Genau. So, Event. Auf Event, ne? Nee, also Actions. Okay, ja, muss ich doch auf bestätigen. Zack, bum bum bum bum. Okay, ja, jetzt würde ich sagen, lief suboptimal für uns. Okay, jetzt müssen wir. So, wir haben Iran und dann ein paar diplomatische Informationen. Die Katana, die gehen ab ohne Ende. Und natürlich noch unsere Freunde aus der EU. Hier die United Front, die brauchen wir nicht. Die Libyen nehmen wir auch nicht, die machen direkt zu viel. So, das ist mal ganz klar hier für uns. Was? Die EU ist im Knast. Wieso ist die EU im Knast? Weiß ich nicht. Ja, natürlich. Aber wir haben 8 Leute dazugekriegt. Haben die Merkel verhaftet. Der Krieg geht weiter. Zack, zack, zack. Oh. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es ist auch geil hier oben, dass du hier so einen Menschen-Counter hast. Ich muss ehrlich sagen, es ist leider halt auch ein Free-to-Play-Game. Die Idee grundsätzlich finde ich gut, aber die Umsetzung. Ja. Okay, dann lass uns doch noch mal. Ich mach mal aus. Soll ich komplett schon mal hier Klappe zu? Ja, mach durchaus, wenn du möchtest. Also man kann das dann weiterspielen und irgendwann bekommt man dann ein Resultat. Entweder man hat zum Beispiel es geschafft, einen Waffenstillstand zu etablieren, oder man kann auch komplett verlieren, dass alle Truppen halt eben draufgehen. Okay. Und es gibt dann ganz viele unterschiedliche Szenarios. You can win in the sense that you can overcome the regime. Man kann das Spiel gewinnen, indem man das Regime bezwingt. Man verliert, wenn das Regime die Rebellen überwältigt. Es ist auch möglich, Frieden zu erreichen und die Kämpfe zu beenden. Falls man den Konflikt gewinnt, bedeutet das aber nicht, dass man den Frieden wiederherstellen kann. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt des Spiels. Die Entscheidungen, die man während eines Krieges trifft, verfolgen den Spieler, auch wenn er glaubt, gewonnen zu haben. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es krass, wie so Spieleentwickler versuchen, zwischen Spiel und Realität einen Bezug herzustellen. Level 4! Gamification! Ich finde, wir brauchten dieses Wort Gamification auf jeden Fall in unserem Wortschatz. Gibt's das schon so im Duden? Also im Duden gibt's das noch nicht, aber die Wirtschaftswissenschaftlerin und Zukunftsforscherin Nora Stampfel hat darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Die verspielte Gesellschaft, Gamification oder Leben im Zeitalter des Computerspiels. Der Begriff Gamification bedeutet die Integration von Spielmechanismen in nicht spielerische Umgebungen. Also mit Spielmechanismen ist zunächst mal ganz was Einfaches. Also Punkte, Levels, Fortschrittsbalken, solche Dinge sind damit gemeint, die an sich auch noch kein Spiel ausmachen. Also man darf auch nie Gamification mit Spiel gleichsetzen. Das können auch zunächst ganz langweilige Dinge sein, wie Flugmeilen-Sammelprogramme sind auch Gamification, weil sie eben diese Punkte oder Meilen beinhalten, die man gegen Belohnungen eintauschen kann. Geh mal bitte auf Spiele. Und das Spiel heißt Epic Win. Bevor du das startest, wie sieht es eigentlich so bei euch zu Hause aus? Fallen euch so alltägliche Tätigkeiten einfach von der Hand, wie so spülen oder aufräumen? Spülmaschine immer. Ja, Spülmaschine, Waschmaschine, Lebenspartnerin. Also das fällt mir sehr leicht von der Hand, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich in der Regel meine Hände dafür nicht gebrauche. Nein, also ich habe, klar, man hat so, also man hat schon so seine Sachen, die man gerne macht. Ich selber bin zum Beispiel ein tierischer Freund davon, Staub zu saugen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich sauge total gerne Staub und das geht auch ganz locker flockig. Musik an, Staubsauger an und dann tanzt man da im Wohnzimmer, sag ich mal. Aber andere Sachen jetzt wieder, wo ich zum Beispiel, was ich überhaupt nicht auf den Tod ausstehen kann, ist Staubwischen. Und da kriege ich einen Brecher. Also meine Freundin ist da so pingelig und mit dem Lappen dann auch mal in jede Ecke und jede Kante reinpulen, die Staubkörner raus. Und ich bin eher so der Staubwischer, zack, einmal rüber, was auf dem Boden liegt und weggesaugt, passt schon so, ne? Weil dann könntest du nämlich diese Anwendung, die Krieger hier in der Hand gerade hält oder gerade gleich öffnen wird, mit dieser Anwendung würde dir das spielend leicht fallen. Ja, weil du nämlich kannst dann deine Freundin steuern. Das wäre cool. Der wird ein Chip im Hinterkopf implantiert und dann steuerst du deine Freundin. Du musst die aber nicht staubwischen. Epic Win, da geht es genau um solche Dinge. Ich kann mir selbst eine To-Do-Liste zusammenstellen, also etwa Wohnung aufräumen, einen Hund Gassi führen, Geschirr abwaschen, Staubsaugen, was auch immer. Und das sind dann die Quests, denen ich nachzugehen habe. Wenn ich diese erfüllt habe, bekomme ich Punkte. Ach so, ich glaube, ich kann mir das vorstellen als Beispiel. Wir sind jetzt mal Lebenspartner, ne? Ja. So, ich stelle dir hier in diesem Spiel die Quest. Spül mal. Genau, spül mal, räum auf, was auch immer, ist jetzt deine Quest. Dafür bekommst du 150 Punkte und diese Quest, wenn du die erfolgreich abschließt, fördert deine Intelligenz. Ne? So, wann wiederholt die sich? Das musst du als Beispiel einmal die Woche machen. Ist das deine Quest, das zu tun? Und zwar jeden Dienstag. So, und ich erwarte, dass du das merken kannst. Ich werde dir aber sogar einen Alarm setzen, dass du auch jeden Dienstag um 12.59 Uhr daran erinnert wirst, dass du diese Quest machen musst. Und jetzt erstelle ich diese Quest. Ich finde das geil. Also, liebe Zuhörer, ich hänge hier gerade und reibe meine Stirn, weil ich es nicht begreifen kann, dass die Welt so einen Schwachsinn benötigt. Ich könnte mir so vorstellen, dass man entweder sagt, okay, ich bin Elternteil und erstelle meinem Kind Aufgaben bei diesem Epic Quest, also Spülmaschine ausräumen, Müll runterbringen. Also mal ganz ehrlich, wenn ich das als Elternteil notwendig habe, dann habe ich aber mal voll verschissen im Leben. Dann habe ich voll versagt, ohne Witz. Ganz ehrlich, liebe Eltern, wenn da draußen Eltern zuhören und ihr macht so etwas, das Nein, lasst es sein. Versucht es mit von vernünftigen moralischen Werten. Geht mit eurem Kind in den Zoo oder so. Aber lasst es sein, euch eine App für nee, lasst es sein, euch da eine App runterzuladen und zu sagen, ey, hier, lieber Sohn, wenn du jetzt das machst, was kannst du noch fördern da? Geh mal auf unten da, was du da noch... da. Hast du mein Profil? Nein, doch. Stärke? Durchhaltevermögen, Intelligenz, soziales Verhalten. Und der Geist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Kiddies gibt, die da total drauf abfahren, die sich sagen, ey, alles klar, ich weiß, wenn ich 1000 Punkte da kriege, kriege ich, weiß ich nicht, mein Taschengeld oder was auch immer und dann suchen sie sich ihre Quests raus, die sie machen wollen. Ja, aber brauchst du mal ehrlich, da gibt's so ein, bei mir in der Schule gab es damals so ein Sternchen, weißt du, warst du fleißig und so, hast du ein Sternchen gekriegt. Genau, sowas ist das, würde ich auch sagen. So, hast du 6 Sternchen gekriegt, alles klar, kriegst halt, was weiß ich, am Kiosk eine Tüte Süßigkeiten oder so ein Scheiß. Da brauchst du doch keine App für. Nein. Was ich geil finde, ist es mit einem GPS-Gerät, wie heißt dieses, diese Schatzsuche, gibt es ja irgendwie so einen Sumpf. Geocaching, dankeschön. Das finde ich geil. Da werden die Kinder, die kriegen ihr Handy, können mit dem Smartphone und können durch die Gegend rennen und können so einen Schatz suchen. Das finde ich gut. Du hast das Stichwort Geocaching genannt. Ich habe was ganz anderes gemacht, was auch was Ähnliches. Ohne Smartphone, ganz analog. Und zwar bin ich auf Monsterjagd gegangen. Hier in Köln. Wir machen keine Spiele für Computer oder für Mobiltelefone oder wir sagen auch nicht, wir machen Spiele ganz ohne Medien, sondern wir gucken immer, wie sich das gut integrieren lässt, sodass es so alltagsnah wie möglich ist und irgendwie sich so organisch auch an die Erfahrungen, die die einzelnen Spieler auch ohnehin in ihrem Leben haben, anschließt. Dass wir an den Orten halt wirklich draußen sind, die ganz klar im Alltag der Leute, die dort wohnen, die sich dort bewegen, präsent sind. Das war keine Und zwar ist das eine Aktion des Invisible Playground gewesen, dieser Truppe. Die macht sozusagen Spiele in der echten Welt. Herzlich willkommen, mein Name ist Professor Julia Schildchengrün. Ich bin Monsterforscherin von der UOMA. Die UOMA, kurz was zu UOMA, ist die unabhängige Organisation für Monsterangelegenheiten. Und die UOMA bildet sich dort, wo Monsterspuren auftauchen, wo Monster auftauchen, wo Monstrifizierte auftauchen. So ein bisschen Men in Black-mäßig. Wir wollen... Finde ich geil. ...gegen das Monstervirus ankämpfen. Wow. Um das zu tun, also wir wollen die Menschheit von diesem Virus befreien, um das, wow. Um damit es uns gelingt. Ist es ist besonders schwierig, es ist sehr gefährlich. Flammen wir müssen also nämlich das Antiserum. Sehr gefährlich, wir rennen über die Autobahn. Das Antiserum, um das Monstervirus zu bekämpfen. Der erste Schritt ist, dass ihr müsst, es gibt 3 Forschungsstationen auf der Karte. Forschungsstation A, B und C. Neu-Delhi, Moskau und Trinidad. Ihr müsst zu allen 3 Forschungsstationen gehen. Schwimmen. Dort werdet ihr Monster finden und diese Monster müsst ihr erforschen. Das Schwierige dabei, das Gefährliche dabei ist, dass genau in diesem Gebiet schon ultra wahnsinnig viele Monstrifizierte sind. Und ihr dürft euch nicht von diesen Monstrifizierten fangen lassen. Ihr werdet nämlich selbst monstrifiziert, wenn die euch berühren. Darf ich dich schlagen? Daher, genau. Wenn ich so eine fette Keule dabei habe oder dann will ich antatschen? Wenn ihr die Handschuhe anhabt, Polizisten nicht. Seid ihr Menschen. Nur Polizisten nicht, ne? Und alle, die keine Handschuhe anhaben, sind nämlich Monstrifizierte. Dann ist die Scheiße halt wieder alleine unterwegs. In Horrorfilmen sind Kameramann und der Reporter, die immer drauf gehen, als Erste. Gut, dass wir keine Kamera dabei haben. Ja, sondern nur... Die Leute gucken uns die ganze Zeit total komisch an. Wir gucken die Leute total komisch an. Weil wir hinter jedem Menschen ein Monster vermuten. Also, es funktioniert. Das funktioniert echt. Das ist das wahre Leben. Das ist echt so. So funktioniert Paranoia. Ja. Die Brutstätte, wo ist sie? Da vorne rechts. Und in der Brutstätte waren die wirklich verkleidet. Ah, ja. Das war so ein Parkhaus auf mehreren Etagen. Und da musstest du so durch, da musstest du die Eier sammeln, die Monstereier, für das Antiserum am Ende. Wenn das früher wäre, hätten die nie welche Hand gekriegt, wenn ich da gelaufen wäre. Und jetzt geht's hier in den Keller. Oder ins Parkhaus rein. Oh. Das hört nicht auf. Ich laufe und laufe und laufe. So für Slender-mäßig. Es geht darum, darum, jetzt die Monster-Eier zu finden. Ei. Du darfst dich aber nicht von dem Monster sehen lassen. Und das Ziel ist halt, 6 verschiedene Eier zu finden, ganz oben rauszugehen und dann zum Oma-Tapor zu gehen. Und da wird es dann ins Serum verwandelt. Okay. Und da sind jetzt wirklich die Monster drin? Da sind Monster drin, genau. Ah. Und das Geräusch, was sind das? Das ist ein Monster. Das ist das Provinzmonster. Also das war ein Typ, der auf einem Skateboard rumfuhr durch diese Parketagen, Parkhausetagen, und der hatte so einen großen Heuballen. Das sah aus wie ein großer Heuballen. Okay. Und dann gab es noch so ein kamelartiges Ding, was da auch rumlief. Das ist der. Der fährt jetzt irgendwo an uns vorbei. Ne? Der darf uns halt nicht sehen. Ne? Da kommt eins. Da oben war gerade eins, so ein Kamel. Ein Kamel war der. Warum spielen wir? Nun, es lässt sich sagen, dass das Spielen definitiv älter ist als die Menschheit. Und zwar Spielen als ein Prozess sozusagen des Lernens, der Ausbildung. Spielen ist also zutiefst verbunden mit Leben und Lernen. Und insofern ist es älter als die Menschheit. Menschen haben immer gespielt. Spielen ist ein Übungsprozess, ist ein Lernprozess. So, wir befinden uns gerade hier in Konstantinopel. Und wir quatschen einfach mal mit dem Kollegen hier. The standard Ottoman hook blade has 2 parts, you see. The hook and the blade. Whoa. So you can use one or the other. An elegant design. How about the bigger challenge? Va bene, let's go. Va bene. Der Tag. Gut, also wir müssen jetzt auf den Turm klettern. Mit dem hook blade. Eine Mischung aus hook und blade, wie wir gelernt haben. Also aus Haken und Klinge. Und damit kraxelt unser Kollege hier schon ganz fleißig eine alte Steinmauer hoch. Und hoch? Ich muss sagen, was ich bei Assassin's Creed schon immer geil fand, war halt durch diesen geschichtlichen Bezug die ganzen Städte, die ganze Welt. Das war immer sehr detailreich gehalten. That's right. Let the hook blade do the work. Das fand ich ganz cool. Der Krieger macht jetzt Selbstmord. Ja, hat Plumps gemacht. Da sieht man auch schon, damals war es so, wenn du von hohen Gebäuden runterspringst, bist du tot. Ja. Aber ist das denn auch bei euch so gewesen, dass ihr durch das Spiel auch irgendwie historisches Wissen gelernt habt? Also ich sag mal so, bei mir war das so, ich habe dadurch erst mehr ein Gefühl für die Zeit damals gekriegt. Ich sag mal, klar, man kann sich das in einem Buch anschauen, man kann sich in einem Lexikon angucken, alles klar, Konstantinopel. Aber in dieser ganzen Welt, wo man wirklich so eine ganze Stadt erstellt hat, wo Figuren rumlaufen, die so gekleidet sind, wo Leute rumlaufen, die so reden, wie es damals üblich war zu reden, und vor allem, wie gesagt, diese ganze Stadt ist, in der man sich frei bewegen kann, kriegt man nochmal einfach ganz anders gezeigt. Es ist einfach nicht so ein stumpfes, hier ist ein Foto, guck's dir an, sondern es ist mehr wirklich ein Erlebe ist. Having fun! Spiele sind immer Lernsysteme. Das bedeutet, Spiele sind immer dafür da, dass der Spieler anfängt, es zu spielen. Chris Schmitz ist Executive Producer bei Ubisoft und ist an der Entwicklung der Anno-Spiele-Serie beteiligt, einer Wirtschaftssimulation, mit der man den Aufbau einer Siedlung simuliert und sich dabei auch um die Bedürfnisse ihrer Einwohner kümmern muss. Es wird nicht vorausgesetzt, dass er irgendwas darüber wirklich weiß, und dann muss das Spiel dem Spieler eben klar machen, wie funktioniere ich. Und deswegen sind Spiele auch immer Lernsysteme. Die Tatsache, dass jeder von uns heute mit einem Minicomputer in der Hosentasche herumläuft, macht einfach viel mehr Spiel möglich. Man denkt noch dran, GPS, es wird einfach viel mehr möglich und durch diese Digitalisierung. Der zweite Punkt, der noch dazu kommt, ist, dass eben eine Generation heute da ist, die mit Computerspielen aufgewachsen ist und das auch ganz natürlich sieht, also dieses Spielerische auch, ja, teilweise auch erwartet in Bereichen, wo das früher nicht so selbstverständlich war, also Schule oder Arbeit oder im Studium. Oh, it's beautiful. Wow. Diese seltsamen Geräusche, die ihr jetzt im Hintergrund hørt, die stammen aus dem Wissenschaftsmuseum Vilvite, das in der norwegischen Hafenstadt Bergen zu finden ist. Dort habe ich mich mit dem Spieleentwickler Jan Haugland getroffen. Jan arbeitet bei TurboTape Games und entwickelt Spiele für pädagogische Zwecke, zum Beispiel für Schulen oder öffentliche Institutionen. Und in diesem Museum steht neben vielen technischen Exponaten auch die interaktive Installation Big Mouth. Die setzt sich auf spielerische Weise mit dem Thema Verdauung auseinander. So we are standing here in front of this, you know, Wir stehen hier vor einem menschlichen Torso, wo man die Innereien sehen kann, richtig? You can see the insides, right? Yes. The idea here, the project we had was... Die Idee des Projekts war es, jungen Leuten die Beziehungen zwischen dem, was sie essen, und ihrem Körper zu vermitteln. Es ist eine pädagogische Arbeit. Man sollte aber nicht vergessen, es ist nicht sehr populär zu sagen, dass man immer seinen Fisch essen sollte. We had to do it in a bit more creative way. So we teamed up with a group of artists. Wir mussten kreativer vorgehen und haben mit Künstlern, Ernährungs- und Verdauungsexperten und dem Team des Wissenschaftsmuseums zusammengearbeitet. Okay, I see. So what happens? Let's go here and I'm going to play it in English right now. So I'm pressing here. Yes. Ich drücke mal auf den Englischknopf, um das Spiel auf Englisch zu spielen. Choose a dish by dragging it into the mouth. Wählen Sie ein Gericht aus und ziehen Sie es auf den Mund. Okay. Was esse ich denn? I think I'm going to go. Schweinefleisch. Here for the pork. For the real heavy meat, okay? Yeah, you're hungry. I'm hungry. Du bist hungrig. So I'm dragging this thing onto the mouth right now. Ich ziehe das auf den Mund und lasse los. All right, so now the process starts in the body. Jetzt beginnt der Prozess und man sieht ein rotes Licht im Mund. In the mouth. That means I'm having something in my mouth. Das heißt, ich habe was im Mund. Ja, da passiert was. Du musst auswählen, welche Verdauungsflüssigkeit jetzt zum Einsatz kommt. You think will need to be applied in this situation. Okay, jetzt lerne ich etwas. Jetzt setzt der Lernprozess ein. Ich glaube, es ist Spucke. That sounds like a decent guess. Das klingt gut. Is this also like your work which you refer? Und was macht das jetzt zu einem Spiel? So this is a game. I mean, if you go by the criteria that it has to be some sort of success or. Ein Spiel hat immer etwas mit Erfolg und Scheitern zu tun. Es ist ein Quiz, das mit einer Statue arbeitet, die leuchtet und zeigt, wie es in uns aussieht. These blinking lights showing and actually showing a quite accurate model of how we are. Es war sehr interessant, das zu machen. Wir haben so viel gelernt. Eigentlich glaubt man, dass viele Leute wissen, wie ihre Verdauung und ihr Körper funktionieren. Das ist aber nicht so. Wenn man darüber nachdenkt, weiß man nicht so viel, wie man es sich wünschen würde. Gamification ist im Grunde nichts Neues. Es Spielmechanismen in verschiedensten Lebensbereichen existent waren. Es gibt ja uralte Beispiele. Ich meine, Weight Watchers ist so ein ganz gutes Programm. Die machen das ja auch, dass sie Spielmechanismen nutzen, um Leute zu motivieren zu bestimmten Handlungen. Die Technologie befördert das alles heute nur. Also treibt das in ganz viele Lebensbereiche. Naja, also Gamification, ne? Lass das Spiel aus dem realen Leben raus, mal ehrlich. Level 6. Art Games. Kunstspiele. Bei Gamification ist es ganz oft, dass es um Punkte sammeln geht. Wer hat die meisten Punkte? Wer hat am schnellsten die meisten Punkte? Das ist so sehr viel Konkurrenzdenken. Das ist irgendwie wie Viagra, wenn man irgendwie die Menschen sozial funktionsfähiger machen möchte. Und es ist auch eigentlich immer nur so ein bestimmter Spielertyp, der das überhaupt interessant findet. Also Leute, die irgendwie so ein bisschen explorativer drauf sind, finden das gar nicht so spannend. There is an overlap between, you know, the capitalist market. Es gibt eine Überschneidung zwischen Kapitalismus, dem neoliberalen Wunsch zu siegen und den Hindernissen, die man in Computerspielen bewältigen muss. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wir möchten, dass unsere Spiele echt sind, vom Leben erzählen. Und im echten Leben geht es nicht ums Gewinnen, geht es nicht um Konkurrenz. Das sind alles künstliche Dinge. Vielleicht wollen wir sagen, dass es nicht so sein muss. Man muss das Leben nicht als Sport wahrnehmen. Ich würde vorschlagen, wir spielen ein paar Kunstspiele, also praktisch die von bildenden Künstlern entwickelt wurden, und zwar die von Michael Samin und wie heißt die andere? Aurea Harvey. Das sind die zwei. Michael Samin hatten wir doch eben schon mal, ne? Genau, der hat die Ego-Shooter mit Propaganda-Werkzeugen verglichen. Okay. Sie sehen nicht nur anders aus, verwenden zum Beispiel keine fotorealistische Grafik, sondern verfolgen auch eine andere Spielephilosophie. Bei Tale of Tales geht es nicht um Rivalitäten, um das Sammeln von Punkten oder um einfache Reizreaktionsmuster. Die Spieleentwickler wollen die Fantasie des Spielers anregen und mysteriöse Spielewelten erschaffen, in denen nicht direkt klar ist, was man da überhaupt machen muss. Stimulating imagination is almost necessary. Es ist ein bisschen Fantasie notwendig, um unsere Spiele verstehen und genießen zu können. Man muss sich darauf einlassen, seine Fantasie stimulieren. Es geht um eine aktive Teilnahme. Viele Spiele sind sehr klar und zielgerichtet. Man weiß immer, was man zu tun hat und was alles bedeutet. Wir müssen jetzt mal überlegen, es soll ja ein künstlerisches Spiel sein. Ja. Ich frage mich gerade, wo die Kunst ist. Hinten. Die Kunst ist, die Oma zum Laufen zu kriegen. Ich hab's ja zum Laufen gekriegt. Jetzt wechselst du schon das Stöckchen. Sie hat sehr merkwürdig leuchtende Augen. Die rennt jetzt hin, pass auf. Ich glaube, die pullert gleich. Ja, komm. Nee, die will nicht. Gib mir mal die Telefonnummer von diesem Seemann da. Kriegt man eine SMS. Angeblich, ich hab's nie geschafft, setzt sich die Oma irgendwann auf die Bank und stirbt. Und das ist das ganze Spiel? Liebe Zuhörer, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sind gerade einen Weg lang getippt, indem wir einfach nur unseren Mittelfinger genommen haben, den ungefähr etwas über den Arsch der Oma platziert haben, draufgedrückt haben und die Oma ist dahin gelatscht. Aber sehr, sehr langsam. Genau, das Ganze hat dann ungefähr ein paar Sekunden gedauert, bis unsere Oma an der Bank, an dieser Friedhofsbank angekommen ist. Und jetzt ignoriert sie die Bank. Die will also nicht sterben, unsere Omi. Eine der Hauptmotivationen von Gamern, eben Spiele zu spielen, ist wirklich die Vergleichbarkeit auch und eben feste, klare Regeln. Und die kann man natürlich idealerweise über solche Punktesysteme visualisieren. Diese Grund- und Wirkungsgeschichte ist bei Spielen sehr wichtig, dass der Spieler eben das Spielsystem verstehen kann. Ein Spielsystem, wo der Spieler nicht weiß, was muss ich tun und was wird dann passieren, ist eigentlich für uns ein schlechtes Spiel. Das macht ja den großen Reiz aus. In der Realität haben wir in der Regel, jedenfalls solange wir die Realität noch nicht gamifiziert haben, haben wir nicht unmittelbare Feedbacksysteme. Und das ist die große Qualität von Spielen. Und zu sagen, jetzt machen wir mal Spiele, die machen kein Feedbacksystem, das kommt mir eben ein bisschen so vor, wie zu sagen, jetzt machen wir mal Fotografie, aber wir malen anschließend drüber. We tend to think deeply about things and try to represent. Wir tendieren dazu, sehr tiefsinnig über Sachen nachzudenken. Unsere Spiele sollen eine Reflexion über Dinge anregen, die nicht alltäglich sind. Deswegen sind sie vielleicht ein bisschen seltsam. Unser künstlerisches Ziel ist es, die Mysterien des Lebens zu streifen. Unsere Arbeit ist uns manchmal sehr rätselhaft. Wir verstehen auch nicht alles. Sie ist so etwas wie eine Erkundung von Dingen, die wir nicht verstehen. Level 7. Realistischer als das Kino. Diese Musik im Hintergrund. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen auch einen angenehmen Aufenthalt hier in unserem Clubhaus. Ich gehe auf Starten von L.A. Noir. Der Wagen des Konsuls wird jetzt gespielt, liebe Freunde. L.A. Noir ist ein düsterer und erbarmungsloser Crime-Thriller, angesiedelt in Los Angeles der 40er Jahre, der mithilfe einer revolutionären neuen Technologie für Gesichtsanimation die atemberaubende Action von Verfolgungsjagden und Schießereien mit der echten Arbeit eines Detektives zusammenfeuern und Spurensuche vermischt und frisch gebackenen Officer Cole Phelps auf eine verzweifelte Suche nach der Wahrheit in eine Stadt geschickt, in der jeder etwas zu verbergen hat. Und der bin ich jetzt. Oswald Jacobs? That's right. Wir müssen jetzt anhand der Gesichtsausdrücke vom Oswald Jacobs müssen wir jetzt erkennen, lügt er uns an, zweifeln wir das an oder ist es die Wahrheit? Und ja, da habt ihr jetzt natürlich den Nachteil, denn ihr müsst uns vertrauen, was ich da sage, was der Typ uns erzählt, ob das die Wahrheit ist oder nicht. You speak Spanish, sir? No, I do not. Ja. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Das ist ganz klar, ich sage, das ist eine Lüge. Ich hätte es erstmal nur angezweifelt. How do you know there were three of them? It was dark. It must be 50 feet from the kitchen to the car. You telling me I'm lying? Ja. Sieht echt klasse aus, muss ich sagen. Genau, dem Spiel wurde ja auch nachgesagt, halt eben so wie eine Art Kinofilm zu sein. Ne? Ich bin jetzt seit 21 Jahren in der Games-Branche. Damals, als ich angefangen habe, war der typische Gamer ein vereinsamter, nerdiger Gamer. Heutzutage ist das ein absolutes Massenmarktphänomen. Es spielen viel mehr Leute, als dass Leute ins Kino gehen. Die großen Games machen deutlich mehr Umsatz in kürzerer Zeit für die großen Kinofilme. Eines der Nummer 1 Konsolenspiele hat in 3 Wochen so viel Umsatz gemacht wie der Hobbit in einem halben Jahr. Da sieht man wirklich die Zeichen der Zeit. Gaming ist angekommen, absolute Mainstream. Was bei Computerspielen eben noch dazukommt im Vergleich zum Film, ist die interaktive Gestaltungsmöglichkeit. Ich erlebe ein Computerspiel jetzt zwar nicht im Kino, aber halt, sag mal, wenn man eben das zu Hause erlebt, doch vergleichbar mit dem Film, nämlich auf einem Fernseher, mit Lautsprechern. Also das ist schon ein vergleichbares audiovisuelles Erlebnis wie beim Film. Nur, dass das Computerspiel ja nicht so abläuft wie ein Film, also nämlich immer gleich. Ja, also kann ich so zustimmen. Ich meine, es gibt ja viele Spiele, bei denen man wirklich viele Möglichkeiten hat, sie durchzuspielen. Film ist immer das Gleiche, wie ihr schon sagt. Es ist jedes Mal, derselbe Schauspieler macht zum selben Zeitpunkt dieselben Dinge. Aber jetzt zum Beispiel wäre es bei L.A. Noire. Ich kann mich hinstellen, das Spiel durchspielen und erstmal anzweifeln, was der Opa sagt und sage ihm dann, dass er lügt. Merke dann, okay, ich bin nicht sehr weit gekommen. Krieg's vielleicht trotzdem hin, aber denk mir, okay, was wäre denn passiert, wenn ich das und das und das gemacht hätte? Gab ja auch damals zum Beispiel das Spiel Fahrenheit. Das war so das erste Mal, wo man wirklich so das Gefühl hatte, ey, das könnte ein Film sein. Und man hat selber die Handlung des Films beeinflusst. Das heißt, man wird selber zum Handelnden. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, was der Medienwissenschaftler Professor Gundolf Freiermuth beschreibt. Ähnliches kennen wir natürlich aus dem Bereich von Film und Fernsehen. Gerade an das Fernsehen knüpften sich in den 1950er Jahren ja die größten erzieherischen Hoffnungen. Wer das heutige Trash-TV sieht, mag da meinen, dass diese Hoffnungen unter Umständen sich getäuscht hätten. Nun binden sich wieder solche Hoffnungen an das neue audiovisuelle Medium Spiele. Wenn wir im Film einen bestimmten Inhalt dargestellt bekommen, ob der bewusst politisch sein soll oder nicht, dann sehen wir zu, wie andere richtig oder falsch handeln. Das verändert uns. Wenn wir denselben Stoff in einem Spiel haben, dann handeln wir richtig oder falsch. Und wenn man sagen, was lehrt uns das Medium per se, dann denke ich, lehrt uns das Medium Film zuschauen. Und das Medium Spiel lehrt uns handeln. Und das sozusagen auf Dauer führt natürlich zu Verhaltensveränderungen. Wie hieß der werte Herr? Gundolf Freiermuth. Der Herr Freiermuth soll doch mal bitte in die Kommentarbox von mir schauen. Was steht da? Ach, da wird sich teilweise. Es fängt erstmal an, wenn du ein Video hochgeladen hast auf YouTube, es kommt ja. Ich weiß nicht, es fängt direkt an mit Erster. So. Zweiter. Dann kommt der. Was bist du für ein Arschloch, dass du Erster schreibst, Alter? Hast du kein Leben? Dann kommt der Nächste, was beleidigst du ihn denn? Dann kommt ja halt doch die Fresse, was geht dich das an? So, das heißt, man hat die ersten 40 Kommentare, die erstmal nur grundsätzlich um gar nichts gehen, außer sich gegenseitig zu beleidigen, mal so ein bisschen zu zeigen, hier, ich möchte mal ein bisschen aufmucken. Dann geht es so langsam wieder in Richtung des Spieles und dann kommt irgendwie ein Kommentar, also Krieger, ich fand, das hast du jetzt da nicht so gut gelöst. Lass den Krieger in Ruhe, kannst du nicht so einen Scheiß sagen über den... Phänomenal. Also soll der Herr Freiermuth mal gerne in meine Kommentare gucken, wenn er denkt, dass die Leute, also interagieren können die sehr gut in den Kommentaren, das stimmt. Und solange man noch nicht online wählen kann, wird das auch nicht sich so schnell nicht ändern. Aber ich glaube, ein paar davon verglühen zu Asche, wenn sie aus dem Keller rauskommen. Ja. Level 8. Liquid Democracy. Wir hatten bei dem Spiel Anno 2070 zum Beispiel richtige demokratische Mechanismen, weil man eben Wahlen ausrufen konnte, um dann das Spielsystem zu verändern. Und dann konnten die Leute abstimmen, in welche Richtung sich das entwickeln sollte. Manche Produktionsketten sollten dann effizienter werden, was dann den Seiteneffekt, dass andere weniger effizient wurden. Und dann konnten die Leute darüber abstimmen, ob das denn so stattfinden soll. Und da haben sich die Leute auch sehr rege dran beteiligt. Ihr spielt ja auch League of Legends, also LOL oder diese ganzen Strategiespiele ja auch, wie SimCity, World of Warcraft ist auch so ein Ding. Denen wurden ja auch so gewisse demokratische Mechanismen nachgesagt. Also, dass man da zusammen, unabhängig der Hautfarbe, des Alters, des Einkommens, ne, also alle Dinge, die sonst so von gewisser Bedeutung sein könnten, dass man das alles sozusagen hinter sich lässt und sich zusammentut in solchen Spielen. Man versucht gemeinsam eine Aufgabe zu lösen. Gerade, ich sag mal, so ein Spiel wie World of Warcraft oder bei League of Legends, man hat dieses gemeinsame Ziel. Bei World of Warcraft, man packt sich zusammen in eine Gruppe, versucht irgendwie so einen richtig dicken, fetten Endgegner kaputt zu kriegen, den man alleine niemals schaffen würde. Also man könnte es im politischen Bereich ja durchaus auch nutzen, um Strategien auszuarbeiten, um die breite Bevölkerung auch zu beteiligen, um gewisse Probleme lösen zu lassen, Strategien zur Problemlösung erdenken zu lassen, um sich auszutauschen. Und im Prinzip könnten die Politiker vielleicht auch einfach in engerer Interaktion mit dem Wähler, mit der Bevölkerung stehen, um zu erkennen, was eigentlich wirklich die Notwendigkeiten sind. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht manche Politiker einfach zu weit weg sind von der Realität, um dann zu erkennen, was die wirklichen echten Probleme sind. Und da versuchen wir natürlich möglichst nah an unseren Wählern zu sein, an unseren Gamern, damit wir verstehen, wie Spiele wirklich funktionieren. Das macht uns immer ein Stückchen mehr aus Zuschauern zu handeln. Und das hat natürlich politische Konsequenzen, denn die repräsentative Demokratie zum Beispiel beruht auf diesem filmischen Prinzip, dass wir zuschauen, wie andere handeln, allerdings andere, die wir gewählt haben. Wenn wir das Computerspielprinzip nicht die anderen handeln, sondern wir handeln, auf die Politik übertragen, dann führt es eben zu dem wachsenden Anspruch auf eine direktere Beteiligung, direkte Demokratie. Und wir alle wissen, ob es nun sozusagen schiefgegangen ist oder gut gegangen ist oder wie es auch immer weitergehen mag, dass zum Beispiel eben die Piratenpartei natürlich versucht hat, mit Liquid Democracy oder wie immer das hieß, eine solche direktere Form der Beteiligung, also von dem Zuschauen, was unsere Repräsentanten machen, das ist Kino, selbst zum Handelnden werden, also diesen Schritt, wenn Sie so wollen, vom Kinofilm zum Computerspiel zu vollziehen. I kill these guys. Boy trusts me. Ah, yes. The Dresden Shuffle. The best choice. So, hol mal den Bogen und jetzt gehen wir mal hier einen Tiger jagen. Ich muss jetzt auch mal wieder zurück zu normalen, vernünftigen, geilen Spielen kommen. Wir sind bei Far Cry 3, befinden uns gerade auf der zweiten Insel. Logging all their members. Das ist also die Frage, wo ich den Tiger um? Die Mission lautet, töte einen Tiger mit Pfeil und Bogen. Einen virtuellen Tiger, liebe Zuhörer. Weil sonst wäre es ja das wäre sonst, nicht schön, nee. So, such den Tiger. Such den Tiger. Ja, wo ist er? Ja, feine Miezekatze, komm. Komm mal her bei dem Papa. Ja, lecker, lecker. Ich würde sagen, du musst erstmal. Ja, so ein Tiger hält's hier auf. Ja. Ja. Ja. Ja. So, hier lernst du auch wieder was. Du kannst insgesamt 8 Tigerschläge aushalten. Kann gerne mal einer von den Theoretikern. Aha! Der ist tot. Da oben ist doch so ein Geier hier. Ja. Das wird noch was. So, während der Kollege Semtex noch versucht, hier mit Pfeil und Bogen irgendwelche Aasgeier zu erlegen, den Tiger hat er geschafft, verabschiede ich mich jetzt so, wie es auch, wie es meine Zuschauer kennen. Ich verabschiede mich nämlich immer mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss Leute, bis denn, euer Mr. Semtex. Game Inc. Ein Feature von Raphael Smarzoch. Mit Commander Krieger und Mr. Semtex als Let's Player. Sowie Gundolf Freiermuth, Jan Hawkland, Christoph Klimt, Martin Lorber, Thomas Rawlings, Michael Samin, Chris Schmitz, Nora Stampfel, Christiane Hütter und Hauptfeldwebel Georgi Bier. Es sprachen Oliver Kriech-Mazura, der mit Faye, Luis Friedemann-Thiele, Martin Bross und Ann-Kathrin Scheible. Technische Realisation Matthias Fischenich und Sebastian Nohl. Regieassistenz Tim Müller. Regie Robert Steutner. Redaktion Leslie Rosin.